verzeihen, Professor Geiger. Ich störe Sie beim Frühstück. Ich wusste gar nicht, dass Sie schon angekommen sind. Ich freue mich, Sanitätsrat, Sie zu sehen. Sie sind doch der Einzige, der mir von den Vorfällen hier im Haus unvoreingenommen berichten kann. Von dem Mittagessen vor 6 Wochen zum Beispiel. Sie wissen? Matthias hat mir gestern Abend ein paar Andeutungen gemacht, auch dass Sie dabei waren. Wie fanden Sie den Geheimrat? Ich habe nur flüchtig gesprochen. Wie mir vorkam, war er wie immer. Das heißt, ich kann nur danach urteilen, wie ich ihn vor 5 Monaten im Juli an seinem Geburtstag gefunden habe. Ich meine nicht gesundheitlich. Ich habe Sorgen, die ernsterer Art sind. Sie meinen die etwas fatale Sachlage. Ich wunderte mich schon, weshalb mir bis jetzt weder Bettina noch Egertier begegnet sind. Also ist es wahr, dass die Kleine hier im Hause wohnt? Fräulein Peters wohnt in der Tat schon seit Wochen im Hause. Seit jenem denkwürdigen Mittagessen. So, immerhin eine Situation, die, meinen Sie nicht, etwas ungewöhnlich ist. Seit Wochen nähert sich von diesem Umstand der Klatsch und Tratsch unserer Stadt. Doktor, haben Sie eine Ahnung, welcher Art meine Funktionen bei dieser heiklen Geschichte sein sollen? Der Geheimrat braucht einen Bundesgenossen. Schließlich hat er doch fast mit allem gebrochen, woraus sein bisheriges Leben bestanden hat. Dann ist es also wirklich wahr? Er hat mit seinen Kindern gebrochen? Ich konnte das Gerücht nicht glauben. Will mein Freund denn nun dieses Mädchen wirklich heiraten? Das ist meines Wissens sein fester Entschluss. Na, dann soll er es tun und nicht lange fackeln. Gegen eine vollendete Tatsache hilft schließlich alles protestieren und intrigieren nicht. Vorausgesetzt, die Machenschaften der anderen Seite sind noch nicht so weit fortgeschritten. Der Geheimrat unterschätzt seine Gegner. Sein Schwiegersohn Klamroth, dem er jegliche Vollmacht entzogen hat, ist zu allem entschlossen. Und die Kinder, die sich verstoßen glauben, schwimmen durchaus in dessen Fahrwasser. Aber was wollen Sie denn gegen ihn unternehmen? Ich weiß es nicht. Was man tuscheln hört, scheut man sich auszusprechen. Und doch wäre es gut, mich ins Bild zu setzen. Unkontrollierte Gerüchte sprechen von Entmündigung. Das ist doch der blanke Unsinn. Sie glauben doch wohl nicht im Ernst an solche Gerüchte, Sanitätsrat. Tatsache ist, dass man einen gewissen Justizrat Hanefeld das öfter mit einem der Klausenschen Kinder zusammen aus dem Gericht hat kommen sehen. Meinen Freund Matthias zu entmündigen, der so gesund und zurechnungsfähig ist wie Sie und ich? Also wenn einer im Alter nochmals heiraten will, erklärt man ihn kurzerhand für schwachsinnig. Da müsste man ja das Vermögen verfluchen, das man seinen Kindern erarbeitet hat. Es ist nicht alleine wegen des Heiratens. Der Geheimrat war mit Inken Peters in der Schweiz und hat sich in Arth am Zuger See angekauft. Na, warum soll Matthias sich keine Besitzung in Arth kaufen? Zum Donnerwetter, er hätte gleich dort bleiben sollen. Eines stachelt die Familie am meisten auf. Der Geheimrat verhandelt wegen Verkaufs der ganzen Firma mit einem Konsortium. Na, ist das ein Verbrechen? Darf er das nicht? Er wird es doch wohl für opportun halten. Es ist meiner Ansicht nach das Einzige, was bei einer so gearteten Nachkommenschaft zu geschehen hat. Aber wie will man ihn denn entmündigen? Durchdringen werden sie wohl auch nicht. Schlimm ist nur, dass jemand, gegen den der Richter das Verfahren auch nur einleitet, solange die Untersuchung dauert, de facto bereits entmündigt ist. Diesen Schlag würde der Geheimrat nicht aushalten. Ich höre den Geheimrat kommen, entschuldigen Sie mich. Und von alledem ahnt er nichts? Er ist weltweit entfernt von solchen Gedanken. Verzeih, ich habe dich warten lassen. Wenn man wie ich sozusagen sein Haus bestellt, gibt es unendlich viel zu bedenken. Sei willkommen, mein lieber Freund. Du musst mir in vieler Hinsicht deinen Rat geben. Ich höre, du willst in die Schweiz übersiedeln. Ich sage lieber auf einen anderen Planeten, mein Freund. Ich sehe mit Freuden, dass du in einer zuversichtlichen Stimmung bist. Ja, deshalb sollte ich auch zaghaft sein. Inken! Komm doch mal bitte herein. Flüchtig kennen wir uns ja schon. Sie erinnern sich meiner von Broich, Herr Professor? Wir sind glücklich, dass Sie gekommen sind. Wirklich? Wie komme ich aber bloß zu dieser Unentbehrlichkeit? Herr Professor, das hat seine guten Gründe. Hier haben wir nämlich ein großes Kind, das allerlei Stimmungswechseln unterworfen ist. In dem Bauernhaus am Zuger See ist Matthias ein anderer Mensch. Hier unterliegt er dann wieder gewissen Rückfällen. Ja, du musst mit uns nach Arth reisen, lieber Geiger. Herr Professor, Sie sollten Matthias am Zuger See sehen. Freilich bin ich ein anderer dort. Würde mich sonst wohl nicht Tag und Nacht dorthin wünschen. Wirst du es denn in der Stille aushalten, wo du von den gewohnten Aktivitäten deiner einstigen Welt abgeschnitten bist? Du weißt, die menschliche Seele hat 2 Kräfte, eine aktive und eine kontemplative. Durch jene schreitet man vorwärts, durch diese aber kommt man zum Ziel. Herr Geheimrat. Ah, Dr. Wuttke. Ich komme. Entschuldigt mich einen Augenblick. Ich habe von Matthias einen unerwartet guten Eindruck. Mir fällt förmlich ein Stein von der Seele. Herr Professor, sind Sie auf unserer Seite? Ich glaube wohl, dass mein Freund Matthias das mit Recht voraussetzen kann. Dann helfen Sie mir, ihn aus dieser Umgebung fortbringen. Sie übt einen schlechten Einfluss auf ihn aus. Ich könnte mir denken, dass Sie recht haben. Ich bleibe hier und ich bleibe dort. Ich gehöre so oder so zu Matthias. Aber diese Mauern, diese alten Stuckdecken, diese roten Damastbespannungen, diese staubige Verstorbenheit oder was es sonst ist, legt sich auch mir auf die Lungen. Sie haben das alte Haus nicht gern? Ich hasse das Haus. Und das Haus hasst mich. Hören Sie etwas von den Kindern? Nein, nichts. Aber ich weiß, sie sind zu fürchten. Man kommt nicht mehr zu sich selbst, mein Bester. Da meldet sich Justizrat Hanefeld an. Das Konsortium hetzt die mir auf den Hals, die Leute sind zäh. Aber sollen sie nur, erzielen wir keine Einigung, nur gut, so eilig habe ich's doch nicht. Gibt es denn zur Verständigung mit deinen Kindern gar keine Möglichkeit? Ich meine so, dass der Besitz erhalten bliebe. Meine Kinder würden nichts weiter tun, als sich ihrem Schwager Herrn Klamroth ausliefern. Und diesen Menschen, den kenne ich. Sie würden sehr bald von ihm zu einer Art Almosenempfänger erniedrigt sein. Aber nun werdet ihr mich bitte 5 Minuten mit dem Justizrat allein lassen. Er wartet schon. Matthias, soll ich nicht lieber hierbleiben? Aber warum denn? Was hast du denn? Versprich mir, was immer er dir zumutet. Bleibe du selbst. Behalte den Kopf oben. Kommen Sie, Inken.